hallo und herzlich willkommen zum 31. Conancast. Heute mit dem Thema über die Kinofilme auf RTL 2, die ja vom 3. Januar 2011 bis zum 7. Februar ausgestrahlt wurden, jeweils werktags. Und da werden wir heute mal genau analysieren, was RTL 2 denn da mit den Kinofilmen gemacht hat und wie sie die ausgestrahlt haben. Mit dabei ist heute auch Manuel. Hi. Dann ist mit dabei Marcel. Hallo. Und Christian. Hi. Und zu guter Letzt begrüßen wir noch einen neuen Moderator, das ist der Daniel. Ja, hallo. Ja, stell dich doch mal bitte kurz vor für unsere Hörer. Ja, also mein richtiger Name ist, wie ihr schon gehört habt, Daniel. Man kennt mich eigentlich aus dem Newsblog unter dem Namen Hey Chiaturi und ich bin 15, wohne in Bayern. Das erklärt auch meinen Akzent, also bitte nicht allzu kritisch sein. Und für Conan interessiere ich mich eigentlich schon seit es auf RTL 2 läuft. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an mit dem Thema. Und zwar werde ich dir erstmal ein paar Informationen geben, wie es denn dazu kam, dass Conan wieder in Deutschland im Fernsehen gesendet wurde. Und zwar wurde ja bei uns im Newsblog bereits schon am 6. August darüber berichtet, dass Detective Conan 2011 möglicherweise wieder ausgestrahlt werden sollte. Damals hatte Robbie noch die Information veröffentlicht. Und dann am 9. August auch noch eine Ankündigung von El Cartel Media veröffentlicht, dass Detective Conan nun wirklich anscheinend in Deutschland gesendet werden soll. Am 11. November 2010 kam dann die Information über Mike Pokito, dass sie auf Facebook 5555 Fans haben wollten, also gefällt mir, damit dann Detective Conan 2011 wieder im Fernsehen laufen soll. Und da haben dann eben auch ganz viele Fans mitgemacht. Das hatten wir dann, glaube ich, Ende November schon voll, die ganzen Likes. Und dann kam es eben dazu, dass RTL 2 angekündigt hat, 2011 im Januar und Anfang Februar die Filme auszustrahlen. Jeweils in zwei Teilen und das war immer so gegen 14 Uhr oder auch mal früher und mal später. Darauf werden wir dann später noch genau eingehen. Ja, da würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal direkt an mit dem ersten Kinofilm. Der lief ja am 3. und 4. Januar 2011 in Deutschland auf RTL 2. Und ja, da frage ich einfach mal in die Runde, wer den Film gesehen hat und wie ihr den denn fandet. Ja, ich habe den Film gesehen und ich war eigentlich ziemlich zufrieden mit der Schnittbearbeitung von RTL 2, als ich den eingeschaltet habe. Da war ja eigentlich nur die erste Szene gekürzt bei diesem Mord bei den Kurokawas und dann wurde am Ende noch das Ending weggelassen, also das Ending und danach der Epilog. Der war ja auch nur so 10 Sekunden lang, also ich war wirklich zufrieden. Und in der ersten Szene hat man sich auch Mühe gegeben, insofern, dass die Dialoge eigentlich beibelassen wurden. Und bei den Szenen, wo dann viel Blut zu sehen war, wurde ein bisschen reingezoomt. Und dadurch wurden die Szenen halt anders dargestellt. Aber es war eigentlich, hat nicht wirklich was gefehlt. Ja, ich bin auch ganz zufrieden gewesen eigentlich mit dem Film. Und auf die Cuts achte ich meistens, also ich bin da jetzt nicht immer so kritisch, wenn da mal ein kleiner Cut oder so drin ist, ist mir eigentlich egal, solange man es noch versteht und nicht irgendwie die Handlung dadurch beeinträchtigt ist oder so weiter. Und ja, mich hat es da gleich gewundert, dass RTL 2 tatsächlich den Film durchgehend und dann ohne Werbeunterbrechung gezeigt hat. Also ich hätte eigentlich schon gedacht, dass da vielleicht zwischendrin noch eine Werbepause oder so drin ist. Aber das hat mich dann echt positiv überrascht eigentlich insgesamt. Ja, ich habe den Film auch gesehen und ich war eigentlich auch ziemlich zufrieden und ich gehe eigentlich auch nicht so stark auf die Cuts ein. Was ich gut fand, war halt, dass sie diese Szene, wo der Kurokawa da auf dieser Tastatur die Namen des Mörders versucht zu schreiben, dass sie das nicht komplett weggelassen haben, sondern dass sie das halt dann rangezoomt haben und in Schwarz-Weiß gefärbt haben. Hat eigentlich ziemlich cool ausgesehen. Ja, also ich war eigentlich auch noch ziemlich zufrieden mit dem ersten Teil. Auf der Cut war es, finde ich, ich fand ihn jetzt in Ordnung, weil es schön wenig gecuttet war. Bei den folgenden konnte man das ja leider nicht sagen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also ich war, bei den ersten fand ich noch gut. Ja, was mir beim ersten Film auch aufgefallen ist, ist gleich mal die Kästen. Unten sind ja immer solche Kästen, wo dann steht, welche Person das ist und was das für ein Gebäude ist und so weiter. Und da ist mir gleich auch aufgefallen, dass die ganzen Kästen dann eingedeutscht wurden. Das war ja bei den Kinofilmen auf DVD immer nicht der Fall. Obwohl sie dann auch einmal den Fehler gemacht haben und dann das englische Dr. Agassa auch im Deutschen Dr. Agassa genannt haben, obwohl er hier ja eigentlich Professor bei uns ist. Aber sonst war das eigentlich auch ein nettes Feature, dass sie da die Kästen ja eingedeutscht haben und auch am Anfang, dass sie den englischen Titel des Films dass sie dann noch eine neue Szene eingeblendet haben, wo man auch den deutschen Titel sehen konnte. Also das ist ja immer so ein kleiner Bonus gewesen, den die da reingemacht haben. Ja, insgesamt habe ich den Film, habe ich mich mal hingesetzt und den ganzen Film genau analysiert. Das war auch der einzige Film, wo ich das gemacht habe. Und da habe ich dann herausgefunden, dass insgesamt 108 Sekunden geschnitten wurden. Also von insgesamt 46 Minuten. Das ist also schon eigentlich relativ wenig, wenn man mal das mit anderen mit anderen Folgen vergleicht, wo dann auch geschnitten wurde. Also muss ich sagen, dass RTL 2 da schon ein ja, recht ordentlich gearbeitet hat und auch nur bei ja ganz extremen Stellen die Schere angesetzt hat. Das war ja bei späteren Filmen nicht mehr so ganz der Fall, wie Manuel ja schon meinte und wie wir später auch noch behandelt werden. Da haben die ja schon extrem geschnitten. Naja, bei diesen Kästen würde ich jetzt noch anmerken, also wo übersetzt wurde ins Deutsche vom Englischen, dass zum Beispiel aus Shinichi und Ran Studenten gemacht wurden und ihre Schule auch als Universität übersetzt wurde. Das würde ich jetzt aber nicht auf die RTL 2-Bearbeiter schieben, sondern vielmehr auf die Japaner, die ja das für die internationale Fassung ein bisschen falsch übersetzt haben, teilweise. Ja, also da ist den RTL 2-Machern jetzt nicht wirklich einen Vorwurf zu machen. Wie von Japan, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Haben die Japaner das vorgegeben, wie sie das unten einblenden müssen, oder was meinst du jetzt? Na, es gibt ja eine japanische Fassung von den Filmen und dann gibt es eine internationale Fassung, wo die Untertitel nicht japanisch sind, sondern englisch. Und die haben auch die deutschen Bearbeiter, also Kase, bekommen. Ah, okay, dann ist alles klar. Okay, dann machen wir weiter mit dem zweiten Film. Das ist das 14. Ziel. Da ist mir jetzt so direkt nicht wirklich was aufgefallen, wo da geschnitten wurde. Und ich fand den Film eigentlich auch ganz ordentlich und ja, gut umgesetzt von RTL 2. Ich weiß nicht, ob ihr da noch genauer hingeschaut habt. Ja, der Film wurde ja ungeschnitten ausgestrahlt, weil er eine FSK 6 hatte. Die anderen hatten ja FSK 12. Deswegen wurde da auch nur das Ending und der Epilog rausgeschnitten. Also hat RTL 2 eigentlich nichts falsch gemacht mit. Ah, jetzt wo du es erwähnst, fällt es mir auch auf, dass der Film der einzige war, der eine FSK 6 hatte und deswegen ist auch verständlich, dass sie das dann im Kinderprogramm, wo ja schon welche ab 6 reingucken, dann das lassen. Ja, dann könnten wir auch direkt weitermachen mit dem dritten Film, denke ich mal. Das ist ja der Magier des letzten Jahrhunderts, wie einige von euch sicherlich wissen. Und da sind mir ja schon mal direkt ein paar üble Schnitte aufgefallen. Das war ja da, wo Kaito Kid angeschossen wurde in sein Monokel und dann auch ins Wasser gefallen ist, da wurde, glaube ich, die Szene ziemlich rausgeschnitten und man hat sich dann auch immer ein bisschen gefragt, was denn gerade passiert ist. Ja, sind euch noch andere Szenen aufgefallen, die da ein bisschen bearbeitet wurden, oder? Mir fällt jetzt gerade keine ein, aber das war ja eigentlich so ziemlich mein Lieblingsfilm insgesamt von den ganzen Conan-Filmen. Und da fällt es, wenn man so einen Film so oft geschaut hat, finde ich, da fällt einem das sofort auf bei einer Szene, wenn sie gecuttet ist oder nicht und so weiter. Aber das hat mich, muss ich sagen, irgendwie trotzdem nicht so arg gestört, weil da ist einfach die Freude größer, dass der Lieblingsfilm einfach mal auf RTL 2 läuft. Und auf jeden Fall hat mir trotzdem gefallen, der Film. Was mich besonders gewundert hat, war jetzt zum Beispiel, dass eben gerade ein Film, wo Kaito Kid vorkommt, also der Liebling unter allen Fans sozusagen, dass der jetzt zum Beispiel, dass dieser Film also jetzt überhaupt nicht so gut angekommen ist, was mich ziemlich verwundert hat. Meinst du jetzt von den Quoten oder wie? Ja, genau, von den Quoten. Also, so wie ich gehört habe, war der im Vergleich zum zweiten ja dann ziemlich schlecht wieder von den Quoten her. Naja, aber ich denke auch, dass bei den Quoten einerseits viel Zufall dabei ist, weil ja sicherlich nicht jeden Tag alle die Filme schauen können durch Schule oder was auch immer die haben vormittags und nachmittags. Und andererseits kommen die Quoten ja auch dadurch zustande, wie die vorherigen Filme angekommen sind. Also wenn vielen ein Film gefallen hat, dann schauen die natürlicherweise wahrscheinlich auch den nächsten wieder an. Ja, also das mit der Schule, denke ich mal, spielt eine entscheidende Rolle, weil ich glaube Anfang Januar, also 3. Januar waren ja die ersten, hat ja der erste gestartet und da haben, denke ich, noch die meisten Winterferien oder so und so wie ich hatte da noch Urlaub und viele und dann später eben gegen Mitte Januar und so weiter, da haben halt viele einfach dann keine Zeit mehr, dann sind die meisten schon wieder in der Schule oder im Beruf und können dann einfach nochmal schauen. Oder irgendwann einfach, da schaut man es dann lieber auf der DVD an, als dass man nochmal sich an die Zeiten hält und so. Und dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon beim dritten war, da gab es ja einen Patzer, dass der Film irgendwie deutlich früher anfängt, als, ich weiß nicht, ob es beim dritten oder beim zweiten war. Auf jeden Fall, die haben es ja irgendwie total verplant gehabt und dann hat der Film eher angefangen, eine Viertel oder halbe Stunde. Und ich glaube, sowas spielt dann auch in die Quoten mit ein, dass einfach manche dann nicht pünktlich mehr einschalten konnten. Ja, und ein Problem war ja auch, dass der Film übers Wochenende ausgestrahlt wurde. Also der erste Teil lief am Freitag und der zweite am Montag. Und ich denke mal, wenn man jetzt zum Beispiel dienstags oder montags einschaltet, dann und dann den zweiten Teil sehen will, dann kann man sich am Dienstag noch daran erinnern und dann vielleicht auch einschalten, aber übers Wochenende, da behalten das einige Fans vielleicht nicht und verpassen dann auch den zweiten Teil. So sehe ich das auf jeden Fall. Und deswegen könnte das auch in die Quoten mit einspielen, dass da halt nicht mehr ganz so viele Leute einschalten. Und dann eben der zweite Teil, ja, von den Quoten her ziemlich absinkt. Obwohl die. Ja, denke ich auch, dass das eine Rolle spielt. So, dann machen wir auch mal weiter mit dem vierten Film. Das ist ja Der Killer in ihren Augen und soweit ich weiß auch Christians Lieblingsfilm. Da wird er dann ja ziemlich genau hingeschaut haben, denke ich mal. Und auch einige Cuts entdeckt haben. Also ich habe auch einen entdeckt. Meine ich, das war doch da, wo Ran im Sato war das natürlich im Badezimmer angeschossen wurde. Da wurde, glaube ich, die Szene ziemlich weggelassen, wo Sato geblutet hat und dann wurde direkt später weitergemacht, wenn ich mich nicht irre. Naja, also die Szene war ja schon, so wie ich das von dem Schnittbericht sehe, ich habe den Film ja selber nicht gesehen, ziemlich verkürzt. Und ich denke, der Zuschauer war da schon ziemlich verwundert, wie es da kam, dass plötzlich Sato am Boden liegt und Ran daneben und völlig verzweifelt ist und dann ihr Gedächtnis verliert. Also ich denke schon, das kam nicht so gut rüber durch diese Schnittfassung. Ja, also ich habe den Film sehen können, kann man sagen. Und mir ist halt auch dieser Schnitt auf der Toilette da, habe ich den Schnitt bemerkt. Und ja, gestört hat es mich eigentlich schon ein bisschen, weil die Szene zwar schon, wie soll ich sagen, ja schon ein bisschen brutal ist, aber jetzt nicht etwas, was man unbedingt rausschneiden hätte müssen. Vor allem ist die Szene rausgeschnitten worden, woran dann halt zu sich selbst sagt, dass es alles ihre Schuld war. Und da kann man dann schon ein bisschen den Zusammenhang verlieren. Also wieso sie das Gedächtnis jetzt verloren hat. Okay, dann machen wir auch weiter mit dem fünften Film. Das war ja der erste Film mit der Organisation auch drin. Das ist der Countdown zum Himmel und gleichzeitig der Abschluss der zweiten Kinofilmwoche auf RTL 2. Da ist mir jetzt direkt kein Cut so wirklich ins Auge gesprungen. Aber ich denke mal, dass sie auch bei dem brennenden Haus ein bisschen was rausgenommen haben. Und was mich vor allem verwundert hat, war die Pause, die sie zwischen den beiden Teilen gemacht haben. Das war ja irgendwie, als da Leute im Auto rumgefahren sind, wo ich jetzt irgendwie gar nicht weiß, was die da gemacht haben. Das fand ich irgendwie ziemlich komisch und auch irreführend und ich lege dem Mysterium heute noch auf, was denn mit den beiden Personen da war, die da irgendwie weggefahren sind. Ich denke mal, das war die Organisation, oder nicht? Ja, das sehe ich auch so. Die haben da die Sicherheitsleute sozusagen betäubt und dann die Bomben da gelegt im Serverzentrum. War das im Original denn auch so oder haben die sich da was? Ich Nö, meine, auf nö, die die. haben sich die Szene nicht ausgedacht von RTL 2, also. Ich meine, vielleicht das Extramaterial, dass sie irgendwie eine andere Version hatten als die von den Kino, als die von den DVDs. So, also hätte ja sein können. Aber dann war es anscheinend nicht so, habe ich wohl übersehen dann. Nö, nö, das ja, war vielleicht verwirrend, denn dass RTL 2 an der Stelle den Schnitt gemacht hat. Aber ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass ja an dieser einen Stelle, wo Ran mit Conan vom Hochhaus springt, da wurde einiges weggelassen. Und das hat dem Ganzen so ein bisschen die Dramatik genommen und ich fand das ziemlich unnötig, muss ich sagen. Weil da wo war nicht wirklich Blut zu sehen, da war eigentlich gar kein Blut zu sehen, nur Feuer eben. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man die Szene hätte schneiden müssen. Ah, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch auf, dass da irgendwie bisschen. Der kam mir ein bisschen kurz vor, als sie da runtergesprungen sind. Irgendwie. Aber sonst. Jetzt wo du es sagst, ist es mir aufgefallen. Aber so als normaler Zuschauer, da muss ich sagen, hat dann RTL 2 wahrscheinlich doch ganz schön gut geschnitten. So an. Bei einigen Stellen fällt es ja einem sofort auf, wenn auf einmal ganz woanders weitergeht, als es davor war. Und jetzt. Da haben die dann doch schon ziemlich gut die Schere angesetzt und auch passende Szenen wahrscheinlich zusammengeschnitten oder irgendwas rausgelassen. Ja, ich denke jetzt, das war auch an der Stelle nicht allzu auffällig, aber mir war einfach der Sinn nicht klar, an der Stelle zu schneiden, weil das war in keinster Weise brutal. Was ich verstehen kann, wenn zum Beispiel die Dialoge von Jin ein bisschen geschnitten wurden, weil er da irgendwie gesagt hat, dass er Sherry zum Schafott führen will oder sie hinrichten. Gut, ja, das kann man schneiden, aber das vom Hochhaus springen fand ich jetzt einfach unnötig. Vielleicht brauchten sie eine Szene, wo es nicht auffällt und wo die einfach Werbezeit brauchten oder so. Kann ja auch sein, dass vielleicht der Film ein bisschen länger war als die vorigen und dann die irgendwas rausschneiden mussten, um eben die Werbepartner nicht zu enttäuschen oder so. Ja, es kann natürlich gut sein. Okay, dann sind wir auch beim sechsten Film. Das ist das Phantom der Baker Street und auch zeitgleich mein Lieblingsfilm. Da schreibe ich ja derzeit einen Artikel fürs Wiki drüber und habe mir den Film deswegen auch mindestens schon 10-mal angesehen. Ja, also direkte Cuts sind mir jetzt nicht aufgefallen. Nur einmal hinten, als Jack the Ripper dann auch aufgetaucht ist und es da ein bisschen ziemlich handgreiflich zuging. Und ja, da wurde ein bisschen was weggelassen und auch vorher, als da in dem Pub in London die Bomben explodiert sind, da wurden auch ganz kleine Szenen mal rausgeschnitten, aber sonst fand ich den Film eigentlich ziemlich gut und auch die Stelle, wo dann halt die Pause angesetzt wurde, direkt in der Mitte, als die alle in Holmes Raum waren, da fand ich doch den Bruch ganz gut, dass sie dann halt auch die Spannung dagelassen haben und dann halt ja den Zuschauer dazu animiert haben, auch am Dienstag dann wieder einzuschalten. Das war der 17. und 18. Februar. Januar. Also ich habe den Film gesehen und ich stimme Philipp zu. Ist auch persönlich mein Lieblingsfilm, zusammen mit dem vierten. Und mir sind eigentlich keine starken Cuts aufgefallen und ich war eigentlich mit dem Film selbst sehr zufrieden. Und auch als dann der Film geteilt wurde, fand ich es auch gut, dass dann halt die Spannung gewahrt wurde. Ja, das war ja sehr gut mit dem, woran dann halt der Verdacht schöpfte, dass Colin doch Shinichi sein könnte in dem Stuhl da. Aber das dann Ja, doch. genau. Dann machen wir weiter mit dem siebten Film. Das ist auch der einzige Film, den ich nicht gesehen habe, weil da mein DVD-Rekorder, ich habe die Filme alle aufgenommen, nicht angesprungen ist. Bei beiden Teilen nicht. Das fand ich auch ziemlich überraschend. Aber zum Glück ist er dann beim achten Film wieder angesprungen. Und deswegen kann ich jetzt auch leider beim siebten Film ja keine Angaben darüber machen, wie ich den Film fand und ja, ob da irgendwo geschnitten wurde. Ich denke aber mal, dass jemand von euch den Film auf jeden Fall gesehen habt. Also ich habe den Film gesehen und was mir extrem aufgefallen ist, am Ende bei der Szene, als Heiji in diesem Schwertkampf eben ist, mit dem, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, mit diesem anderen, diesem Kunsträuber, dieser Kendo-Kämpfer, dieser Schwertkampf war ziemlich gecuttet und das fand ich sehr, sehr schade, denn ich wusste nicht, was daran so schlimm ist und eigentlich ist der ziemlich spannend und ich mag den normalerweise und die haben den ziemlich geschnitten. Also ja, ich habe den Film auch gesehen und ich stimme ihm zu. Da bei der Schlussszene haben sie wirklich deutlich was weggelassen, weil zu Anfang haben die ziemlich gekämpft und plötzlich bricht Heiji zusammen und hat und blutet an der Stirn und eigentlich gab es da keinen Sinn, wieso. Also die Szene mit dem, wo er auf den Kopf schlägt, haben sie eigentlich vollkommen weggelassen. Okay, das war dann alles zum siebten Film. Beim achten Film habe ich ja wieder jetzt eingeschaltet, wie ich gerade eben schon erwähnte. Das ist jetzt der Magier mit den Silberschwingen. Und da gab es auch eine Überraschung für alle Fans, die aber erst am Montag stattfand. Das war dann beim zweiten Teil. Da wurde also wieder über das Wochenende ausgestrahlt. Und also Schnitte sind mir diesmal nicht direkt aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Höchstens ganz klein. Also ich habe den Film jetzt nicht allzu oft auf DVD gesehen, wahrscheinlich nur zweimal. Aber mir sind da, glaube ich, keine Schnitte aufgefallen. Also keine größeren auf jeden Fall. Also mir sind da ebenfalls eigentlich, sind mir Schnitte aufgefallen? Nee, mir sind keine aufgefallen. Also das fand ich auch gut, weil der Film gefällt mir auch allgemein ziemlich gut. Und da in dem Film hätte ich auch keinen Grund gesehen, zu schneiden. Und da finde ich gut, dass sie wenigstens das mal mit dem Schneiden gelassen haben. Ja, ich habe eigentlich auch nicht direkt Cuts entdeckt. Was mich aber sehr gewundert hat, war, dass RTL 2 bei gerade diesem Film jetzt das Ending und die Endszene dann drin gelassen haben und nicht wie bei allen anderen rausgeschnitten haben. Das war eigentlich das Einzige, was mich verwundert hat, sonst war der Film eigentlich fast unkurz. Ich glaube, da wurden ja sowohl Ending als auch die Szene danach noch gezeigt, wenn ich mich nicht irre, oder? Genau, ja. Ja. Ja, das fand ich auch ziemlich verwunderlich. Ich weiß jetzt nicht, was sie dazu bewegt hat, das jetzt hier zu machen, das beim nächsten Film nicht und dann auf einmal eine Folge zu senden oder so. Also, das ist Das war ja. ziemlich absurd, finde ich. Das war ja noch der einzige Film, bei dem das gemacht wurde. Und mein erster Gedanke war dazu lustigerweise, dass RTL 2 das Ending-Lied so gut gefallen hat. Aber ich glaube natürlich, das war wegen Sendezeit. Ja, das war bestimmt wegen Sendezeit, das denke ich mir auch. Einen anderen Grund kann es eigentlich gar nicht geben. Ich denke mal, dass sie da keine weitere Folge von Conan gezeigt haben, war einfach, dass sie, glaube ich, nur noch 5 Minuten oder so. Wie lange dauert das? 5 Minuten, nehme ich mal an, dass sie noch 5 Minuten übrig hatten und deswegen keine Folge mehr zeigen konnten. Was sie ja dann später getan haben, aber dazu kommen wir dann gleich. Okay, dann kommen wir jetzt dann auch zum nächsten Film. Das ist der Film 9, Das Komplott über dem Ozean. Da muss ich ehrlich gestehen, dass ich die DVD hier bei mir stehen habe, aber ich habe die noch nicht angesehen, sondern erstmalig die Version von RTL 2 angeschaut und kann deswegen auch keinen Vergleich mit dem Original ziehen, weil ich eben das Original noch nicht kenne. Also ich fand den Film auf RTL 2 ziemlich gut und auch von den Cuts her, da ist mir jetzt nichts so aufgefallen, wo man geschnitten haben könnte. Kann natürlich sein, dass irgendwas rausgelassen wurde, was ich jetzt ja nicht kenne. Aber also von den Zusammenhängen her wurde es dann auf jeden Fall sehr gut gemacht, wenn da irgendwas geschnitten wurde. Ja, ich glaube, bei diesem einen Kampf wurde doch ziemlich geschnitten, aber ich habe den Film jetzt auch nur einmal auf DVD gesehen im Original. Und ich muss sagen, dass durch die RTL-2-Ausstrahlung habe ich den Film wieder richtig lieb gewonnen. Also davor mochte ich den nicht so, aber dann beim zweiten Mal sehen auf RTL 2 habe ich wieder richtig Gefallen an dem Film gefunden und zähle den jetzt wieder zu einem von meinen Lieblingsfilmen. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich mir vorher immer gesagt wurde, dass Film 9 und auch Film 11 und so eigentlich mit die schlechtesten Filme sind und ich fand Film 9 auch ziemlich gut. Also ich kann jetzt nicht sagen, was mir da negativ aufgefallen ist. Ja, mit der Szene, wo da gekämpft wurde, meinst du wahrscheinlich das, wo der eine aus dem Boot geschmissen wurde oder nicht? Oder Ja, welche? genau die Szene. Ah, okay, dann weiß ich auch, welches du meinst. Das war in der Tat ziemlich kurz, da hat mich auch gewundert, dass dann auf einmal das schon weg war, als ich mal gerade nicht aufgepasst habe. Ja, der war dann irgendwie, ja, wusste man nicht, warum das passiert ist, warum er auf einmal aus dem Boot war, ja, komische Sache. Also bei mir war, hat die Schule, kam mir die Schule wieder dazwischen. Ich konnte ihn nicht sehen, aber allgemein, ich mag den Film normalerweise sehr. Wundere mich, dass der wohl zu den Schlechten zählen soll. Also ich mag ihn sehr gern, konnte ihn leider nicht sehen. Ich hätte ihn gern gesehen. Ja, dann geht's weiter mit Film 10. Das ist ja das Requiem der Detektive. Und das war dann auch gleichzeitig der Abschluss der vierten Filmwoche. Und ja, da ist mir jetzt auch so direkt kein Cut aufgefallen. Ja, ich hab den Film jetzt nicht ganz so gut in Erinnerung, weil ich da auch mehr oder weniger eingeschlafen bin, als ich ihn das erste Mal angeguckt habe, weil er einfach so uninteressant ist und den halte ich auch immer noch für den schlechtesten Film von allen, obwohl es ja eigentlich der Jubiläumsfilm ist. Naja, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwelche Cuts entdeckt habt. Wäre ja schön, wenn ich mal darüber aufgeklärt werden würde. Also ich habe ihn auch nicht gesehen und da hat es wieder etwa denselben Grund wie bei Film 6, weil genauso wie Philipp, ich mag den Film nicht wirklich, ich finde ihn auch ziemlich langweilig und da hatte ich einfach keine Lust, den anzuschauen. Und aber ich habe von anderen gehört, dass später bei den Szenen mit den Armbändern, als sie dann explodierten, dass die da irgendwie, dass da irgendwas gecuttet sein soll. Habe ich irgendwie gehört, aber selber gesehen habe ich es nicht. Ja, und wenn ich mich noch recht erinnere, wurde auch bei der Szene, wo Conan und Hadrian mit dem Auftraggeber zusammen war und diese eine Frau auf Hadrian geschossen hat, auch ziemlich geschnitten. Aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, wie drastisch das war. Also ich habe den Film auch gesehen und ja, ich habe jetzt eigentlich keine Probleme mit dem Film. Vor allem, weil ich die Cuts auch nicht so großartig mitbekommen habe. Eigentlich habe ich nur den Cut mitbekommen, wo halt auf diesen Neji oder wie der heißt geschossen wird. Und weil man das nicht so genau sieht. Aber sonst finde ich den Film eigentlich ganz gut. Was ich aber bei dem Film auch überhaupt nicht verstanden habe, war am Schluss sagt der Conan, er war die ganze Zeit bei uns und so. Damit war natürlich Kaito Kid gemeint, aber ich habe nie verstanden, wieso und wer das überhaupt hätte sein können. Der war, glaube ich, als Saguru Hakuba verkleidet, oder nicht? Aber der war ja bloß ganz kurz dabei, das verstehe ich jetzt leider nicht. Ja, der. Ja, Kid hat sie die ganze Zeit verfolgt. Er war der Hakuba. Genau. Und wahrscheinlich dann auch Wird man da als nicht. andere Person verkleidet, als sie dann unterwegs waren, nehme ich mal an. Ja, jetzt wo du es auch ansprichst, fällt mir noch ein Cut auf. Ich weiß nicht, ob du den gerade eben meintest. Das war nämlich der, wo dann am Ende da die Axt in der Decke war, wo sie da gekämpft haben. Und dann ist Conan da so rumgeschwungen und so. Da war auf einmal ein Cut drin und dann war auf einmal die ganze Lage anders. Und das hat mich auch ziemlich gewundert. Also das war eigentlich der einzige Cut, der so mysteriös war, wo man sich dann auch wieder gefragt hat, was denn jetzt gerade los war. Nein, den Cut habe ich nicht gemeint, sondern ich meinte den, wo halt dieser eine da, der wo dann am Schluss dann in Ohnmacht fällt, also der Auftraggeber, wo der angeblich natürlich diesen Neji da, also diesen Chef von dieser Firma da erschießt. Da sieht man normalerweise, wie die Kugel hinten eindringt, also so genau sieht man es nicht, sondern halt bloß, wie der dann halt stirbt und die Szene war halt dann weg. Ah, jetzt verstehe ich das. Da, wo in die Vergangenheit geblickt wurde, wo er da die 7 Kugeln oder so abgefeuert hat. Das meinst du, ne? Ja, genau. Ah, da haben wir ja schon 2 Szenen. Das ist gute Ausbeute. Ja, dann geht's weiter mit Film 11. Das ist die azurblaue Piratenflagge. Und das ist bei mir auch ein Jubiläum gewesen. Den habe ich auch das erste Mal auf RTL 2 gesehen und kann mich da jetzt auch nicht mehr so direkt dran erinnern. Ich denke aber mal, dass da nicht ganz so viel geschnitten wurde. Bin jetzt hier wieder auf dem Trockenen wie bei Film 9 und weiß nicht ganz genau, ob da irgendwas geschnitten wurde, weil ich auch den Vergleich zum Original eben nicht habe. Im Vergleich zu Film 9 muss ich aber sagen, dass mir dieser Film wesentlich weniger gefallen hat, weil der einfach irgendwie keine Spannung hat und auch da die Detective Boys ziemlich stark im Zentrum stehen. Also ich habe ihn auch gesehen. Mir sind da keine Cuts aufgefallen. Und was ich immer so bei dem Film ein bisschen schade finde, gehört für viele zu den schlechtesten oder ist für viele der schlechteste Film. Mir gefällt er im Grunde eigentlich nämlich ganz gut. Und ich war froh, dass RTL 2 da eigentlich so gut wie nichts dran rumgefummelt hat. Ja, mehr gibt's dazu ja nicht zu sagen. Ja, mir ist eigentlich auch nichts aufgefallen. Ich habe nur den zweiten Teil geschaut. Aber überraschend war ja dann, dass am Ende dann danach doch eine neue Folge beziehungsweise eine Wiederholung wurde ja gezeigt von der Serie von Detektiv Conan. War das nicht die Filler-Folge mit dem alten Sofa? Ja, genau. Ich glaube, das war Folge 327 oder so um die Das Opfer, Episode. das wiederkam. Ah, genau. Genau. Im Sofa. Ja. Ja, das mit der Folge wurde ja auch später nochmal wieder aufgegriffen. Bei Film 12, glaube ich, war das der Fall. Zu dem wir jetzt auch gleich mal kommen werden. Das ist nämlich die Partitur des Grauens. Und da ist mir jetzt, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich denke mal, dass da auch wenig geschnitten wurde. Obwohl es eigentlich mit den vielen Bomben da ja eigentlich ziemlich viel rausgenommen werden müsste. Ja, ich habe den zweiten Teil gesehen auf RTL 2. Mir ist da nichts aufgefallen, aber ich kenne den 12. Film auch nicht so gut. Also ich könnte da jetzt nicht im Detail sagen, was geschnitten werden sein könnte. Ich habe ihn nicht gesehen und das ist der dritte Film, den ich aus Protest nicht geguckt habe, sage ich jetzt mal. Denn das ist für mich von allen Filmen der allerlangweiligste. Ich finde, der ist einfach unglaublich öde. Deswegen hatte ich da überhaupt keine Lust darauf, den mir anzusehen. Da wäre ich wahrscheinlich bei eingeschlafen. Hatte ich überhaupt keine Lust zu. Ja, der Film hat halt viele, ziemlich viele Szenen, wo nur auf der Orgel gespielt wird und ist dann über 2 Minuten. Also ist wahrscheinlich eher was für Fans der klassischen Musik. Ja, obwohl da ja auch am Ende die Szene, wo dann der Täter überführt wird, gleich drin gelassen wurde. Was hat mich eigentlich ziemlich überrascht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch ein Cut drin war, aber das sah für mich alles ziemlich logisch und so auch echt aus, dass da nichts geschnitten wurde. Ja, ich glaube, da war auch nicht viel und Blut war ja auch nicht letztendlich zu sehen, weil er, glaube ich, gar nicht geschossen hat. Doch, doch, Sato hat ja, glaube ich, auf den Täter dann geschossen und ihm die Waffe aus der Hand befördert, wenn ich mich Ach so, richtig ja, erinnere. das stimmt. Na gut, es war aber wahrscheinlich doch harmlos dann. Und da hätte man, glaube ich, auch ziemlich den Zusammenhang verloren, wenn auf einmal da die Waffe aus der Hand ist. Und naja, bei den Bomben wurde auf jeden Fall, glaube ich, nichts geschnitten, soweit ich das beobachtet habe. Was mich auch ziemlich verwundert hat übrigens, aber naja, RTL 2 ist eben wieder ein bisschen komisch. Da weiß man nie, was so wirklich geschnitten wird und was drin bleibt. Und ja, Oder dann. dass mal plötzlich im Anschluss eine Folge kommt, auf einmal, ja. Ja, das war ja bei Film 12 auch der Fall, oder nicht? Ja, das ging ja da los, denn beim zweiten Teil vom 11. Film. Und das war ja völlig überraschend, weil im Programm stand ja gar nichts davon. Da stand einfach nur Detektiv Conan. Und das beinhaltete dann ja gleich den Kinofilm und die Serie. Und die hatten dann wohl Sendezeit irgendwie übrig. Ja, das haben wir ja auch fortgesetzt bei Film 12, meine ich. Und bei Film 13 haben die irgendwie wieder aufgehört, wenn ich mich richtig erinnere. Oder irre ich da jetzt? Nee, nee, ist schon richtig. Die haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, die haben danach noch die Folge mit dem Hausboot gesendet, aber ich weiß es nicht mehr genau. Kam da nicht die Folge mit Itakura? Welche bitte? Die mit Itakura, wo Conan das Tagebuch findet und. Ach ja, genau, der stumm zurückgelassene Beweis, also die letzten zwei Folgen, wo am Ende so dieser Cliffhanger ist. Und ja, danach kommt ja dieser Organisationsfall, der noch nicht auf Deutsch erhältlich ist, ausgestrahlt wurde. Da hat RTL 2 jetzt wieder diesen Cliffhanger wiederholt und die Spannung aufgebaut. Vielleicht kommen die Folgen ja bald, wer weiß. Da sind wir noch weiterhin gespannt, ob die das in 2011 schaffen, neue Folgen noch zu bringen oder ob dann halt die Kinofilme als neue Folgen deklariert werden und einen Aufschrei in der Detective Conan Gemeinde auslösen. Naja, dann schließen wir das Ganze mal ab mit dem 13. Film, der nach Nacht Schwarze Jäger. Das ist ja, so wie ich das beurteilen kann, der Film, wo am meisten geschnitten wurde, wo es ja auch eigentlich am brutalsten zugeht, wenn ich das mal so sagen darf. Da wurde ja auch gleich mal der Angriff auf Meguré rausgeschnitten, wo dann halt der Täter, der die Geisel genommen hat, ihn dann mit dem Messer ja attackiert hat. Da war ist auf einmal zu Boden gefallen, obwohl da eigentlich gar nichts war, so wie man das auf RTL 2 gesehen hat. Und dann am Ende auch, wo die Organisation eben Conan auf dem Dach verfolgt hat, da wurde auch ziemlich viel weggelassen. Und ich glaube auch, wo Irish angeschossen wurde, da wurde auch viel rausgenommen. Ja, so da, wenn ich mich recht erinnere, wurde nur noch gezeigt, wie Jin sagt, schieß, und dann lag irgendwie auf einmal Irish da regungslos neben Conan am Boden. Das war ein bisschen auffällig, würde ich mal sagen. Achso, und im ersten Teil wurden auch, glaube ich, gar nicht Chianti und Korn gezeigt, als sie Sato und Takagis Wagen beschossen haben. Ah, genau. Das war aber irgendwie kein Umbruch. Da waren auf einmal dann die Reifen kaputt und das hätte, ja, also für mich hat das auch logisch ausgesehen, wenn man die einfach nicht zeigt, wer darauf schießt und auf einmal platzen die Reifen auf, dann, naja, ist ja schon ein Verlust in der Handlung, dass man dann nicht weiß, woher das kommt. Ja, ja. Man sah eben nur diesen mysteriösen Wagen wegfahren da von der Brücke. Also ich hätte schon ganz gut gefunden, wenn Chianti und Korn da doch gezeigt wurden, weil sie haben ja an sich schon wenig Szenen. Was ich aber gut fand, war, dass Chianti und Korn ja jetzt endlich ihre deutschen Stimmen bekommen haben und die vor allem ziemlich gut ausgesucht worden waren. Vor allem, weil sonst eigentlich alle anderen Stimmen bereits vergeben waren und halt gerade die zwei waren halt noch nicht auf Deutsch und ich fand die Stimmen eigentlich ziemlich passend. Naja, das mit den Stimmen war ja, glaube ich, auch schon auf der DVD so und das hätte man dann auch sehen können oder hören eher. Aber ja, ich fand die auch ganz angenehm, wie so eigentlich auch alle anderen Stimmen von den ganzen Charakteren auf Detective Conan. Kann man sich gut anhören immer. Und auch die Filme natürlich immer wieder gut anschauen. Ja, ich denke, da hat Kase auch ganz gute Arbeit geleistet mit den Filmen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bei Film 14 wieder so sein wird. Und dann auch, ich weiß ja nicht, ob da neue Charaktere auftauchen, dass sie dann auch gute Synchronstimmen bekommen und dass der Film dann wieder gut umgesetzt sein wird. Was aber natürlich, was ich mal annehme, das werden die auf jeden Fall schon schaffen. Ja, und vielleicht sehen wir den ja dann auch irgendwann nochmal auf RTL 2, wer weiß. Dann aber bitte alles in einem Teil, also alle zwei Parts. Das war ja ziemliches Durcheinander mit den ganzen Aufteilungen und was weiß ich was. Also mir hat das auf jeden Fall nicht sehr gefallen. Ja, ich denke mal, damit sind wir jetzt auch schon bei unserem Abschluss für die Conan-Filme auf RTL 2. Da frage ich mal wieder in die Runde, wie ihr das denn fandet, dass die ganzen Filme auf RTL 2 ausgestrahlt wurden. Also ich fand's ziemlich gut. Ich habe mich auch schon von Anfang an darauf gefreut. Dass es gecuttet wird, war vermutlich von allen bereits erwartet. Das kennt man von RTL 2 nicht anders. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass sie es manchmal an solchen sinnlosen Stellen, wo überhaupt nichts Schlimmes war, trotzdem gecuttet haben. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Deswegen, das fand ich ein bisschen schade. Und dass sie es in zwei Teile eben über zwei Tage verteilt haben. Das fand ich auch. Naja, dadurch verpasst man halt oft die Hälfte, falls man an dem einen Tag Zeit hat und an dem anderen nicht. Das fand ich halt, war das größte Übel dabei. Das hat mich ziemlich genervt. Ich fand's gut, weil da gab's keine Werbeunterbrechung, ja. Das mit den zwei Teilen fand ich auch nicht gut, weil eben die Spannung verloren geht und so weiter. Aber irgendwie hat es das Ganze irgendwie ein bisschen Detective Conan wieder ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt und mal ein bisschen populärer wieder gemacht. Was man ja auch gemerkt hat dadurch, dass unser Wiki down gegangen ist zwischenzeitlich. Und alle anderen Projekte. Ja, und dann die richtig Probleme gab, eben wegen der Performance. Aber da merkt man eben, dass ein bisschen Popularität wieder gekommen ist an Detective Conan. Und ich denke mal, das wird sich auch noch deutlich steigern, wenn dann endlich mal die Folgen wieder kommen und dann endlich mal die spannenden Folgen auch kommen. Und nicht wie eben die da aufgehört haben mit dieser Folge und dann werden die spannenden Folgen nicht gezeigt. Also das war irgendwie so eine total doofe Stelle zum Aufhören mit dem Senden von Detective Conan. Aber naja, wir hoffen ja das Beste. Also ja, ich habe mich eigentlich schon von Anfang an auf die Filme gefreut und besonders gefreut hat es mich natürlich, als ich dann die Folgen gesehen habe. Also die, wo dann nach den Filmen dann kamen sozusagen als Special, da hat man dann gemerkt, dass sie sich wirklich um neue Folgen bemühen, weil sonst hätten sie ja einfach irgendwelche Folgen ausstrahlen können, meinetwegen die erste oder so. Was ich dann aber ziemlich schade fand, als dann halt rauskam, dass sie ab dem 8. Februar dann keine neuen Folgen sendeten mehr, sondern halt dann mit Naruto weiter machten. Das fand ich ziemlich schade. Aber sonst war ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ja, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit, dass man die Filme ausgestrahlt hat auf RTL 2. Und auch insofern, dass die Filme ja ganz gut wieder in die Serie ein, weil wenn man jetzt zum Beispiel direkt mit neuen Folgen begonnen hätte, direkt zum Beispiel mit Folge 334, dann wäre das, denke ich, doch für einige verwirrend, weil die wieder den Zusammenhang zur Story nicht mehr hätten. Und in den Filmen gab es ja jeweils in der Einleitung immer die Informationen über die Charaktere und so. Also ich fand das schon ziemlich gut. Ja, ich kann mich auch nur anschließen, dass die Ausstrahlung der Filme eigentlich sehr von Vorteil für die ganze Fanbase von Detective Conan hier in Deutschland war. Und auch die Cuts fand ich eigentlich ziemlich angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also es war ja vorher schon zu erwarten, dass RTL 2 da ziemlich oft schneiden wird. Aber das, was sie gemacht haben, das war eigentlich doch recht ordentlich und auch ertragbar. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das schlecht fand, dass sie da auf einmal irgendwelche wirklich wichtigen Szenen rausgenommen haben, sondern sie haben sich auch die Filme vorher wahrscheinlich angeschaut und dann auch genau geguckt, wo sie was rausnehmen müssen und ja, wie trotzdem die Spannung erhalten bleibt, dass die Filme ja die Popularität hier in Deutschland zurückgebracht haben, hat man ja auch daran gesehen, dass unsere ganzen Projekte abgestürzt sind, wofür ich mich nochmal entschuldigen müsste, was ich jetzt hiermit auch tun möchte. Ja, wir hatten leider ziemlich viele Besucher und jetzt laufen unsere Projekte ja alle wieder auf einem neuen Server und wir haben leider viel weniger Besucher, als wir damals noch hatten, also die Zahlen sind schon wieder zurückgegangen. Da merkt man aber auch teils, dass es ja eine vorübergehende Popularität war und nach der Ausstrahlung der ganzen Filme jetzt irgendwie nicht mehr ganz so viel los ist hier bei uns. Ja, was ich auch traurig finde, ist, dass nach, also ich schaue jetzt Dragon Ball auch immer noch weiter, was ja immer bekanntlich vor Detective Conan lief, dass da jetzt immer kommt, dass Naruto läuft, da finde ich immer schon, da ärgere ich mich immer noch privat ein bisschen, dass dann da jetzt nicht Detective Conan steht und da die neuen Folgen laufen, aber naja, kann man eben nicht ändern. Glaubt ihr denn persönlich an neue Folgen in 2011 oder denkt ihr, dass RTL 2 jetzt die Kinofilme als die neuen Folgen deklariert? Ja, also ich halte es noch für einigermaßen realistisch, aber wahrscheinlich wird da nichts vor Ostern kommen, weil das Programm ist ja auch immer erst 6 Wochen vorher bekannt und erstmal läuft eben noch Naruto. Also ich denke, da kann man einfach nur abwarten. Ja, ich hoffe auch. Das war ja auch teils angekündigt, ich weiß nicht, ob es richtig seriös war, aber es war ja, also es soll ja welche geben. Ich hoffe sehr darauf, weil vielleicht gibt es dann auch mal endlich mehr deutsche Con-Fans, die sich ja, die Anzahl hält sich ja sehr in Grenzen, sag ich jetzt mal. Und ich fänd's schön, sag ich jetzt mal so. Ja, also ich persönlich glaube schon noch an neue Folgen, vor allem weil sie ja 332 und 333 ausgestrahlt haben und eben nicht, wie schon gesagt, mit zum Beispiel Folge 1 oder nochmal eine Folge zwischendrin angefangen haben. Und ja, auf der Facebook-Seite haben sie ja auch geschrieben, dass sie sich um neue Folgen kümmern. Also der genaue Wortlaut war, sie kümmern sich um die neuen Folgen. Und ja, ich halte es eigentlich schon noch für sehr realistisch, dass die noch kommen. Aber ich glaube halt auch nicht vor Mai, Juni. Ich schätze es halt eher so auf Sommerzeit, damit halt dann im Sommer die Jugendlichen dann so mehr Conan schauen. Halt sozusagen als Planung von RTL 2, dass das dann halt möglichst viele schauen. Ja, damit sie es dann halt besser kontrollieren können, ob das jetzt wirklich so für die Leute interessant ist oder nicht. Also ich finde, es klingt jetzt ein bisschen unlogisch, dass im Sommer mehr Leute vorm Fernseher sitzen, sorry. Das habe ich mir auch gerade gedacht, aber ich würde es auch nicht schlecht finden, wenn sie es im Sommer bringen würden. Also jeder, also als Detective Conan Fan setzt man sich schon im Sommer auch dahin, und um dann halt seine Lieblingsserie zu schauen. Also ich hätte kein Problem mit. Ist natürlich jetzt nicht förderlich für die ganze Detective Conan Gemeinde, wenn dann alle draußen sind und dann auf einmal da Detective Conan läuft, dann sieht's ja natürlich keiner. Aber die eingefleischten Fans werden es dann auf jeden Fall weiterhin schauen. Und dass Detective Conan in Deutschland weiter populär ist, sieht man ja auch an den Gefällt mir auf Facebook, die mein Pokito ja bekommen hat. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Da sind ja schon 8200, also sind wir schon 2700 über die Grenze hinaus, die vorgegeben war. Okay, sind wir auch schon 2 Monate drüber oder fast 3. Mag jeder sehen, wie er will. Also ich fand es auf jeden Fall, wie ich schon sagte, auch toll, dass die Filme gezeigt wurden. Aber ich hätte es natürlich besser gefunden, wenn die auch an einem Stück gesendet werden würden. Und wenn sie vielleicht auch mal zur Primetime, also um 20.15 Uhr, gelaufen wären. Aber das ist natürlich RTL 2, da kann man natürlich nichts machen. Also ich denke aber schon, dass wenn sie die Filme um 20.15 Uhr gezeigt hätten, dass da auch ziemlich viele eingeschaltet hätten und das auch nicht unter den Senderschnitt gefallen wäre. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das so geklappt hätte, wenn sie das so gemacht hätten. Haben sie aber jetzt ja leider nicht. Was mich ja persönlich freut, ist ja jetzt zum Beispiel, dass die Detektiv-Conan-Filme ganze 3-mal über dem kompletten Tagesschnitt von RTL 2 lagen. Also von den Quoten her meinst du jetzt? Ja, sag mal, dieses blöde Quoten. Oh, Wirklich? Das wusste ich noch nicht. Das ist ja erstaunlich. Hoffentlich. Ich dachte mir, die Quoten sind voll scheiße gewesen. Nein, nein, die Quoten lagen insgesamt dreimal über dem kompletten Tagesschnitt von RTL 2. Und manchmal sogar weit drüber. Also, soweit ich das von jemandem gehört habe, der auch Verbindung zu RTL 2 hat, haben die ja schon sich mit von Detective Conan richtig viel erhofft. Und die haben auch überdimensionale Quoten sich erhofft durch die Ausstrahlung. Was natürlich aber natürlich kaum möglich war. Und wie man sieht, auch einige Filme lagen ja deutlich unter dem Sendeschnitt auch. Und ja, dass jetzt so, wie viel waren das? 3 Stück über dem Senderschnitt waren, ist so eigentlich schon recht ordentlich, muss ich sagen. Auch dafür, dass es halt zu so einer Zeit gesendet wurde, wo halt auch ganz viele Detective Conan Fans nicht einschalten konnten, so wie wir fast alle. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch jetzt zum Ende des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euch jetzt mal einen Einblick bekommen, wie RTL 2 die Kinofilme geschnitten hat und wie sie gesendet wurden und was da noch für Extras gab. Ja, das ist natürlich auch der erste Themenpodcast gewesen hier im neuen Jahr 2011. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr uns auf iTunes abonniert und euch den Podcast weiterhin anhört und uns auch auf Twitter und Facebook folgt. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.